Fokoradio? Die wöchentliche Dosis. Aber BNC oder was jetzt? Jeden Mittwoch. Echt jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Wie immer? Da muss ich auch funken. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn der heute nicht der 3. Juni ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Tommy von der Band Loser Youth. Ja, du musst schon reden. Du hast jetzt vergessen, den Knopf zu drücken. Knopf, den muss ich drücken. Ja, genau. Vielleicht. Ja, moin. Ja, guten Abend. Ja, und zwar, wir haben schon mal eine Sendung gemacht, aber die hat nicht so richtig, das war die 666. Sendung und da kam schon etwas zu kurz und deshalb machen wir jetzt halt eine Sondersendung über Loser Youth. Und ihr habt es ja wirklich verdient, ihr macht ja irgendwie, ihr spielt ja ständig überall, letztens erst wieder irgendwie in AK 47, ne, in Düsseldorf. Ja, wobei da haben wir so halb gespielt, unser Schlagzeuger Stefan war da gerade krank und dann ist Mario von der No-Gemeinschaft Peter Pan, mit denen sind wir rumgefahren, der ist da eingesprungen, haben wir so ein reduziertes, eingeklopptes Set gespielt. Und was macht er am Wochenende? Dieses Wochenende ist das Punks-Picknick in Neubrandenburg. Ja. Spielen auch sehr viele gute Bands. Auf Anhieb fallen mir jetzt gerade Schwach und Mülheim Asozial ein, den Rest habe ich, glaube ich, gerade komplett vergessen. Ja, Kenny O.O., glaube ich, genau, auch. Genau, ja. Und die Band Mistake. Mit Tage geschrieben. Die kommen, glaube ich, aus der Ecke. Ja, die kenne ich jetzt nicht. Ja. Und der Schimmel, der das mitorganisiert, das Punks-Picknick in Neubrandenburg, den habe ich auch schon in der Sendung gehabt, letztes Jahr um die Zeit. Und ist wirklich empfehlenswert. Schon ungefähr so 500 Leute werden erwartet. Ne? Das Ganze ist irgendwann am See. In der Nähe, ja, von dem Jutz oder AZ oder was es ist. Und ich denke mal, das ist schon eine coole Angelegenheit. Ich habe da auch eigentlich nur Gutes drüber gehört irgendwie. Ja, bloß auf der Webseite von der Störungsmelder-info.de oder sowas, ne? Da habe ich eure Band gar nicht entdeckt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Schwach da auch draufstehen irgendwie. Also, wir sind auf jeden Fall da und spielen am Freitag irgendwie. Mhm. Es geht 2 Tage. Ich glaube, es geht sogar 3. Das geht am Donnerstag los und dann ist Freitag und Samstag noch irgendwie. Ja, stimmt. 3 Tage, ja. Ja, habe ich vorher auch noch gesehen, ja. Ja, wie läuft's so bei euch? Musikalisch. Ja, ganz geil, ne? Wir machen halt so Sachen. Keine Ahnung, haben jetzt neue Platte gerade im Presswerk. Soll jetzt irgendwie demnächst ankommen und 4.7. oder so kommt die raus. Mhm. Livin' La Vida Loca heißt die. Und ist dann halt so eine Platte, also 12-Inch, allerdings nur einseitig bespielt, weil wir zu kurze Lieder haben und zu wenig davon. Aha. Also eine Vinylplatte, wo nur eine Seite berillt ist. Ja, genau. Also das ist praktisch, brauchen wir es nicht umdrehen. Exakt. Ja. Nee, der Gedanke da ist irgendwie gewesen, wir haben auch zuerst überlegt, eine 7-Inch zu machen, aber der Micha und der Jan, die das irgendwie rausbringen, die haben ein neues Label gemacht, das heißt AMSA, Amöben mit sozialen Ambitionen. Und die hatten halt einfach total Bock, eine 12-Inch zu machen und es kostet irgendwie auf 500 Stück auch, keine Ahnung, nur ein paar Euro mehr irgendwie und dann... Und das wird das Handarbeit gemacht oder wie? Weil so Sonderwünsche wie nur eine Seite? Ich glaube, das ist gar kein Problem irgendwie. Ja. Also keine Ahnung, ich muss sagen, bei der Platte, da sind unsere Label-Typen irgendwie auch mehr drin als ich jetzt irgendwie so, aber ja. Ich glaube, das ist irgendwie technisch jetzt gar kein Problem. Und den Aufkleber in der Mitte, den kriegt er auch draufgeklebt oder müsst ihr dann so selber draufkleben? Das ist da auch schon drauf. Ist alles dabei. Und alles schon in der Hülle. Weil ich kenne das auch so, dass man dann noch das alles selber noch irgendwie dann als Band dann noch irgendwie eintüten muss. Ja, also weil das unser Tape und unsere CD haben wir irgendwie auch immer selber gemacht. So, aber die Platte, das machen jetzt einfach der Micha und der Jan. Und keine Ahnung, ich glaube, das kriegen die da irgendwie, glaube ich, so geliefert. Aber weiß ich auch nicht genau. Bin ich mal gespannt. Es klingt auf jeden Fall gut. Weil viele Bands wollen jetzt auch wieder auf Vinyl rausbringen, weil es halt wertiger ist als so eine Plastik-CD. Und die sind halt auch immer überlegen, aber die rechnen sich das dann aus und sagen sich dann, das lohnt sich ja nie. Ne? Gerade in der kleinen Auflage, 500 Stück, da wirst du arm von. Ja, selber hätten wir da auch echt nicht die Kohle irgendwie für gehabt, aber unsere Kumpels da, die hatten dann irgendwie Bock, das zu machen, weil die Steuerrückzahlung hatten und dann gedacht haben, Label machen irgendwie. Ah ja, klar, das ist so eine Geldwaschanlage halt, ne, irgendwie. Wahrscheinlich. Das wird voll das krumme Ding. Ja, bei Notgemeinschaft Peter Pan habe ich jetzt gesehen, die haben ja auch eine neue Platte rausgebracht, haben die jetzt auf Vinyl rausgebracht. Ich habe die jetzt nur so als Download-Dings gekriegt. Ja, die das ist eine Platte und auch ein Tape irgendwie. Aha. Und das Tape habe ich auch gemacht irgendwie. Ich habe ja auch ein Tape-Label, Uga Uga Tapes. Aha. Und also du hast daheim wahrscheinlich einen Kassettenrekorder mit zwei Schächten? Ja, schon, wobei, also für Mixtapes benutze ich das zu Hause auch, aber es gibt irgendwie auch noch einen Hersteller in Leipzig, der, da kann man irgendwie sich entweder Leerkassetten auf die richtige Länge zurechtschneiden lassen oder halt komplett kopieren lassen. Ach so, du machst es dann dort, also richtig professionell. Ja, genau, also wir haben da 100 Stück jetzt gemacht irgendwie und dann, was wir da gemacht haben, war letztendlich nur Sachen drucken, falten und bekleben und sowas und ich hab das immer überspielen. Gedacht. Ja. Das ist quasi wie bei einer CD oder einer Platte irgendwie. Ich habe immer gedacht, wenn ich so, wenn irgendwelche Leute ein Tape-Label aufmachen, dann machen die das halt daheim mit so einem alten, verstaubten Kassettenrekorder mit zwei Schächten oder sowas. Ja, habe ich auch gedacht, als ich damit angefangen habe irgendwie so. Aber dann habe ich irgendwie ein paar andere Tape-Label-Leute gefragt und das geht irgendwie mittlerweile viel einfacher irgendwie. Also mittlerweile ist, glaube ich, auch nur noch ein begrenzter Zeitraum. Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass nur noch so... dass irgendwo eine Lagerhalle ist, wo extrem viele Kassetten drin liegen und wenn die leer sind, dann sind die halt leer und dann gibt es keine so, mehr. Ach so, das ist so die letzten Reste. Ja. Nee, aber irgendwie das in Leipzig gibt es halt den Audio-Service und da machen, glaube ich, alle mir bekannten Tape-Labels das irgendwie so auch auf so. Alten VEB-Kassetten oder was? Alten was Kassetten? VEB-Kassetten. Sagt dir nichts. Ja, so aus der DDR, so DDR, so DDR-Sachen halt, ne? So irgendwie so Überreste halt aus DDR-Zeiten. So stelle ich mir das jetzt vor. Weiß nicht, weil das Band vielleicht. Die Kassetten selber sehen schon ganz witzig aus. Die haben da irgendwie halt so... Ja. Was, wenn man sich irgendwie jetzt irgendwelche Tapes holt heutzutage, dann sind das ja auch oft irgendwelche lustigen blauen oder roten oder gelben Tapes irgendwie so. Ja. Also in lustigen Farben haben sie das schon irgendwie. Ja, das gab es wahrscheinlich auch in der DDR. Damals lustige Farben. Das kann hatten, sein, das will ich dir nicht absprechen. Die hatten wahrscheinlich nur Grautöne. Ja, also und... Loser Youth, also die neue Platte und mit neuen Liedern, die kommt dann im Juli raus. Ja, genau. Und die letzte Platte von euch, wann kam die raus? Oh, ist auch schon gut her. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, aber ich glaube irgendwie vermutlich Winter 2011 oder so oder 2012, weiß ich auch nicht genau. Also wir haben ein Tape gemacht, das haben wir aber im Studio aufgenommen und dann haben wir das danach nochmal auf CD nochmal wieder rausgebracht über Riot Bike Records und ja, jetzt würde ich, jetzt, warum ich wegen Notgemeinschaft Peter Pan, wollte ich nochmal fragen, weil es ist ja auf deiner Bandcamp-Seite, kann man sich die komplette Platte umsonst runterladen. Mhm. Ist es eine Absprache? Natürlich mit Notgemeinschaft Peterpan. Also die neue Platte kommt raus und gleichzeitig kann man sich auch noch umsonst runterladen. Erzähl das nicht, sonst hören das alle. Nee, das. Ja, da brauchen wir bloß suchen, also und dann finden. Also. Nee, aber ja. Das ist tatsächlich so. Mhm. Also, das gibt es, glaube ich, auch auf der Seite von Riot Bike Records, kann man sich die auch runterladen und bei Notgemeinschaft Peter Pan selber auch irgendwie. Also, wenn da meine Steuerrückzahlungen drin wären, dann wäre ich etwas nervös, dass ich die Kohle nicht mehr sehe. Ich weiß auch nicht. Also, ja. Andererseits glaube ich irgendwie, wer Bock auf eine Platte hat, holt sich eine Platte irgendwie und. Ja, das interessiert ja dann, runterladen will, wo ja, sich Sachen klar, aber Platte interessiert ja eigentlich nur Sammler und so viele Sammler, ich weiß gar nicht, ob es so viele Sammler noch gibt. Die meisten Leute, die ich kenne, die hören sich halt Musik an und denen ist scheißegal, wie es halt vorliegt. Am besten halt bequem als digital halt, ne? Ja. Ja, spricht vom Dinger ja auch alles für, ne? Mhm, sollen wir mal was spielen von Loser Youth, von der neuen Platte, noch nie veröffentlicht. Ja, hau mal raus. Astropunks Fuck Off. Und da habe ich auch gehört, da habt ihr ja den, wie heißt der nochmal? Das Sample am Anfang? Ja. Das ist der Dr. Axel Stoll. Genau, der Axel Stoll, ne? Und es gibt ja auch eine Pogo-Radio-App, programmiert vom Didi. Und da ist auch so ein Stoll-Troll drin. Das sind Zitate, Audio-Zitate von dem, nee, keine Audio-Zitate, sondern Text-Zitate von diesem Dr. Stoll. Kann man dann irgendwie in einem Chat, der jetzt gerade hier an ist, kann man dann diese Axel Stoll, Dr. Stoll Zitate dann einspielen, wenn man irgendwie gar nicht weiß, was man sagen soll. Ja geil, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe die App noch nie benutzt. Nee, die ist aber schon eine Weile auf dem Markt. Ne? Wenn du ein Android-Handy hast, dann kannst du die runterladen und dann kannst du kostenlos benutzen. Dann siehst du die Webcam, die man heute nicht sieht, aus technischen Gründen. Und dann kannst du auch im Chat mitmachen und du siehst auch irgendwie alles Mögliche. Ja, geil. Ja, jetzt spielen wir auf jeden Fall mal das Lied von Loser Youth. Wie viele Lieder sind es nochmal? 7, 8? Wie viel macht man drauf? 9 Stück. Ja, das Lied heißt Astropunks Fuck Off, habe ich schon gesagt. Und jetzt hören wir es uns einfach mal an. Haben Sie denn schon mal ein UFO gesehen? Ja, mehrere. Wo denn? Hier im Berliner Raum. Mehrfach. Das sind energische Flugmanöver. Die Bewegung, also energische Manöver. Zack, zack, zack. Und da sitzen die Arier drin? Da sitzen sie drin, ja. Das war Loser Youth und der Tommy ist am anderen Ende des Mikrofons. Was ich noch fragen wollte, was wollte ich noch fragen? Ja, du hast ein Interview gegeben, so eine Art Interview bei dem Zitronenhund. Das ist so ein Weblog. Ja, wobei das auch ein Print-Fanzine, aber ein sehr unregelmäßig, also bisher nur einmal erscheinendes. Ja. Kennst du die Leute oder denjenigen, der das macht? Ja, schon. Das ist der Greffo, der hat früher auch bei Laftrack Bass gespielt und ja. Hat auch ein Tape-Label und ist ganz illustre unterwegs. Weil das habe ich sogar bei mir in Bookmarks und weil das nämlich ziemlich gut ist. Die schreiben gute Reviews und da bediene ich mich auch, wenn ich irgendwie wieder nach neuer Musik suche. Ich habe da tatsächlich auch schon mal für 1-2 Reviews irgendwie was beigesteuert. Ja. Ja, und da habe ich erst erfahren, dass du eigentlich früher bei Skankshot mitgespielt hast. Oder gesungen hast. Gesungen, oder? Ja, genau, da habe ich gesungen und Gitarre gespielt. Ja, die sind mir nämlich auch noch im Begriff. Da hast du mir wahrscheinlich irgendwann mal was geschickt von, ne? Ja, ich glaube, da meine ich mich auch dran zu erinnern irgendwie, ja. Wie lange ist denn das schon her? Also, dass ich dir was geschickt habe, ist lang her, glaube ich. Und ja. dass Skankshot sich aufgelöst haben, das war letzten Herbst da. Mhm. War das schon halt einfach. Sollen wir mal ein Lied hören von Skankshot? Und danach können wir ja was von deiner nagelneuen Band spielen. Die ist ja. Ja, kann auch machen. Ja, ne? Passt ja dann. Also Skankshot Claws. Oder wie spricht man das aus? Du musst ja wissen. Ja, Claws ist so Claws. Wie Clown auf Englisch. Ja, Clown auf Englisch heißt doch Clone. Klauen, nee, Klonen oder? Ist Klonen. Also Klauen, Klauen. Klauen, so, also ja. Im Sinne von so, was Katzen so an ihren Fingerchen dran haben. Ja, also Claws sind die Tatzen. Nee, Klauen, also die Klauen, Fingernägel, ja, genau, mit denen ja, sie so die ja. Leute zerkratzen. So, ach so. Oder? Ja, Scangshot. Ja, Scangshot. Wie alt ist das Lied? 2009? Boah, schwer zu sagen. Du, muss ich ehrlich gesagt... Nee, das ist nicht so alt. Also ich glaube, ja. Das ist 2011, 12 irgendwie so. Ja, und warum habt ihr euch aufgelöst? Das ist auf meinem Mist gewachsen. Das hat sich einfach irgendwie... Weiß ich nicht, da habe ich ein bisschen die Motivation verloren irgendwie. Ja. Hatte nicht mehr so Bock auf die Musik irgendwie. Ja, und jetzt machst du noch was anderes, also neben Loser Youth machst du noch bei Brutale Gruppe 5000 mit. Genau, das ist jetzt ganz neu, das ist, es hat sich jetzt leider gerade letztes Jahr auch Praxis Dr. Schipke aufgelöst, ja. Die eine meiner Lieblings-Punk-Bands überhaupt waren so und da waren dann Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger übrig und haben nach einem neuen Gesang gesucht und ich hatte ein bisschen auch Bock, weil die Leute cool sind und dann haben wir da einfach uns getroffen und ein bisschen was gemacht und ja, dann hatte ich aber auch keinen Bock daraus, irgendwie Praxis Dr. Schipke zu machen, weil ich die Band zu sehr selber gefeiert habe und dann irgendwie, das wäre so ein bisschen so, keine Ahnung, bei Judas Priest war ja auch dieser eine Typ irgendwie zwischendurch Sänger und dann... Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ja, zumindest irgendwie zumindest haben wir dann eine neue Band halt gemacht, Brutale Gruppe 5000 und das ist dann halt Punk, Hardcore-Punk mit, keine Ahnung, wo wir in verschiedene Richtungen gehen und da mache ich Geschrei und spiele auch ein bisschen Synthesizer. Ja, den Synthesizer, der gefällt mir sehr gut, ne? Also wenn man den richtig einsetzt, dann ist es schon geil. Auf jeden Fall, da flashe ich auch gerade voll drauf in letzter Zeit irgendwie so. Das Lied heißt Glyphosat. Was ist denn das Glyphosat? Das ist auch bekannt als Roundup. Das ist so ein Pestizid von Monsanto. Von diesem Saatguthersteller und Chemiekonzern, der irgendwie jetzt gerade irgendwie Patente auf Brokkoli irgendwie gekriegt hat und es ist ganz gruselig irgendwie. Das sind ja. Halt irgendwie Arschlöcher, die den Planeten kaputt machen wollen irgendwie, weil sie doof sind. Und die daran schuld sind, dass alle Bienen sterben müssen. So ungefähr, ja. Ja. We'll be right back. zu Wasser. Kritik, Kritik über alles. Beginnt sich einfach über Geiles. Ah, der Hoshi hat eine Frage. Werden in der Hamburger Punk-Szene eigentlich häufig Songs von Truckstop gecovert? Oh, oh, oh, wie gemein, oh. Ja, habt ihr noch nicht, es wäre so eine gute Idee eigentlich. Was ist denn eigentlich mit der Hamburger Punk-Szene? Man hört ja immer so viel, aber wenn man dann dort ist, dann sind alle irgendwie, irgendwie frustriert. Ist das so? Weiß ich nicht, es war so vor 20 Jahren. ja, keine Ahnung, also ich finde es eigentlich ganz geil. Ich finde irgendwie, dass wir hier eigentlich, also keine Ahnung, man kann ja auch nicht von der Punk-Szene sprechen, weil es gibt ja irgendwie, ja, leben ja doch ein paar mehr Leute hier und dann gibt es da irgendwie, glaube ich, irgendwie zwischen den Leuten, die eher im Störte und Flora und so weiter abhängen und Sachen machen und den Leuten, die dann eher so auf den Bauwagenplätzen Sachen machen, das ist, glaube ich, schon auch, also es überschneidet sich alles, aber ja, aber keine Ahnung. Ist halt schon ziemlich groß, ne? Schon, ja. Ja. Und also, in welcher Szene hängt ihr so rum? Oder was? Ich habe gelesen, ja, in dem Zitronendings da, Zitronenhund, dass ihr in der roten Flora probt. Ja, ja. Also, keine Ahnung. Kann ich jetzt schwer sagen, in was für eine Szene wir irgendwie drinstecken. So. Also, was ich irgendwie cool finde, ist, dass in unserem Umfeld, dass irgendwie eine schöne Mischung ist, dass irgendwie, dass sowohl, dass sich da irgendwie so ein bisschen so linke Szene, autonome Szene und Punk-Szene irgendwie sehr schön überschneidet irgendwie. Das halt, ich habe auch gehört, dass in anderen Städten teilweise so ist, dass dann irgendwie da die Autonomen und die Punker, das sind dann irgendwie ganz unterschiedliche Gruppen irgendwie so und das in meiner Wahrnehmung ist es irgendwie in unserem Umfeld schon ganz nett irgendwie, dass irgendwie die Leute einerseits irgendwie halt keine Ahnung, dass sie gute Laune, Feierei, Punkrock irgendwie gut machen können, aber dass dann gleichzeitig auch irgendwie nicht alles dumm und oberflächlich bleibt. Ich denke mal, das ist immer so eine Modeerscheinung halt, ne? Ab und zu passt mal und ab und zu mal nimmer, ne? Es war ja auch in Hamburg so gewesen, in der Roten Flora, dass die dann plötzlich dann Bad Alive total scheiße fanden, weil sie frauenfeindlich sind. Okay, ja, das habe ich plötzlich war vor meiner dann, Zeit irgendwie. Und dann, ja, das war sehr, sehr lange her. Bad Alive ist ja auch schon uralt. Und da gab es auch eine Zeit, als dann die Autonome dann gemeint haben, dass Punkrock, irgendwie haben sie dann alle Texte durchforstet und haben dann auch festgestellt, dass da halt auch viel Männer singen und Frauen dann halt irgendwie vielleicht irgendwie scheiße wegkommen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall denkt man, so eine zu Zeiten gibt es immer. Aber im Moment meinst du gerade, es harmoniert ganz gut. Ja, kommt mir schon gut vor irgendwie. Der Hoshi hat noch eine Frage und zwar, und was ist mit Jens Rachut? Sind alle stolz auf ihn oder gibt es auch viele, die ihn scheiße finden? Ich glaube, der spielt nicht so die Riesenrolle irgendwie, also keine Ahnung. Ja. Ich habe mich auch nicht so krass viel mit seinem Output beschäftigt irgendwie. Ich mag halt die Dackelblut-Alben irgendwie, die finde ich schon gut irgendwie so. Und vielmehr habe ich selber gar nicht mehr so krass angehört irgendwie so. Ja. Bin ich einfach nie so zugekommen irgendwie, keine Ahnung. Sollen wir was von Praxis Doktorship gespielen? Immer. Jetzt, wo sie sich aufgelöst haben. Jetzt endlich mal. Nee, hast du ja schon vorher mal, habe ich schon gesehen. Stimmt, da gab es ja auch ein Tape. Ich habe, glaube ich, auch mal ein Tape von denen gehabt. Das habe ich gemacht. Das hast du gemacht? Außer selbst so handgemalt war das irgendwie, ne? Oder gesprenkelt irgendwie. Ja, genau, ja. Und handbeklebt und alles. Ja. Habe ich dann irgendwie beim Umzug verloren. Also ich habe es nimmer. Ey, das ist ja ein herber Verlust. Ja, mit dem Lied ATM Machine. Boah, hau raus. Ja, mach ich. In der letzten Sendung habe ich ein Lied von euch gespielt, das heißt Gefahrengebiet. Kann das sein? Ja. Ja. Da geht es wahrscheinlich um das Gefahrengebiet Hamburg, St. Pauli war ja Gefahrengebiet, ne? Ja. Die Ecke. Wobei das Lied ist sogar schon ein bisschen früher entstanden. Das haben wir im Herbst davor irgendwie schon geschrieben und Das hat dann nur irgendwie dann den Titel gekriegt, weil was da passiert ist, ist ja, dass einfach rassistische Kontrollen da durchgeführt wurden, dass einfach Leute aufgrund ihrer Hautfarbe kontrolliert wurden, weil dann gesagt wurde, das sind bestimmt Flüchtlinge und dann wurden halt in St. Pauli und St. Georg, wo halt die einfach viele Geflüchtete waren, so wurde systematisch kontrolliert und gleichzeitig gab es wegen den Esso-Häusern, was halt irgendwie einfach alte, günstige Wohnungen in St. Pauli waren, die gentrifiziert langsam werden so und da wurde halt auch angefangen, sich zu organisieren irgendwie, dass man sich da wehrt gegen Mietsteigerungen und so weiter und nicht Mietsteigerungen, gegen Verdrängung halt so. Ja, die wollten sie abreißen oder sowas, ne? Genau, das ist mittlerweile auch schon passiert. Das wurde abgerissen, weil es irgendwie nicht mehr stabil genug war, weil es halt von den Besitzern total verwahrlost wurde und so weiter. Und sind da mehrere Kämpfe zusammengekommen, irgendwie die Rote Flora war auch irgendwie kurzzeitig irgendwie nicht ganz sicher in ihrem Status und dann ist halt relativ viel los gewesen irgendwie, einerseits wegen als Protest gegen diese rassistischen Kontrollen und das andere alles zusammen und dann gab es im Dezember 2013 glaube ich irgendwie eine riesen Demo und viel ist kaputt gegangen und davor wurde irgendwie mal eine Polizeiwache angegriffen und wurde dann halt gefahren. Ja, genau, die Polizeiwache, die anscheinend angegriffen worden ist und die sich dann herausgestellt hat, dass es eigentlich jeden Samstag passiert. Ja. Ja, nee, und zumindest ist dann halt von der Polizei ein Gefahrengebiet ausgerufen worden, weil halt die linke Szene in Hamburg gewalttätig ist und in dem Lied geht es einfach letztendlich darum, dass wenn das so scheiße ist in der Stadt, dass hier einfach irgendwie, keine Ahnung, das ist eigentlich total weit weg von allem, was irgendwie jemals irgendwie vernünftig wäre, dass du irgendwie einfach Leute kontrollierst irgendwie, weil sie schwarz sind und sagst irgendwie, hier, die müssen abgeschoben werden, irgendwie, keine Ahnung, was. Da finde ich es total vernünftig, wenn dann irgendwie ganz viel passiert und wenn da was kaputt geht irgendwie in dieser schönen Stadt so, die irgendwie sich selber so abfeiert dafür, dann finde ich das eigentlich auch ganz gut so, ja. Darum geht's da. Das Gefahrengebiet, das haben sie jetzt aufgelöst, ne? Oder ist verboten worden irgendwie vom Verfassungsgericht oder sowas, ne? Irgendwas ja, das da, ne? Habe ich auch am Rande mitgekriegt. Ja. Wobei ich glaube, dass was ich auch gehört habe, ist, dass die Polizei trotzdem irgendwie daran festhalten will und irgendwie weitermachen will, keine Ahnung. Das war auch das Ding mit der Klobürste, ne? Ja, genau, das war irgendwie, weil alle Leute da ohne Verdacht kontrolliert werden durften, sind dann Leute mit dem Rucksack voll Scheiß irgendwie losgegangen. Ja. Und einer hatte halt eine Klobürste in der Arschtasche und wurde dann fotografiert, als er gerade kontrolliert wurde. Und, ja, und die Bullen die Bürste filzen. Ja, und deshalb rennen auch viele Leute dann mit der Klobürste dann so als Meme halt auf irgendwelche Demos rum. Ja, genau, wobei das auch schon wieder ein bisschen abgeflaut ist. Ja. Ja, hier ist es noch, glaube ich, gang und gäbe, ne? Es dauert ja immer eine Weile, bis sich das rumspielt. Ach, ihr habt aber bei euch in Köln auch Klobürsten jetzt dabei, klar, oder was? Ist ja geil. Was will ich jetzt noch sagen? Der Hoshi fragt die ganze Zeit irgendwelche Sachen, aber ich glaube nicht, dass du die allwissende Müllhalde bist, dass du dir die Fragen beantworten kannst. Gehe ich mal von aus. Deshalb will ich jetzt. Fragt der alles über Hamburg oder was? Ja, ich genau. Sehe diesen Chat gerade nicht. Ja, der fragt alles über Hamburg. Nee, ich frage das jetzt nicht. Ja, wir machen jetzt einfach mit Musik weiter. Ja. Oh. Du hast dir die Band Snark gewünscht. Ja, die finde ich geil. Was hat es mit der auf sich? Sag mal gar nichts. Das ist so Nintendo-Core irgendwie, so ein bisschen wie Antitainment. Das ist die Nachfolgeband von Lovetruck. Mhm. Und ich mache jetzt, demnächst bringe ich ein Tape auch mit raus von denen. Und das sind gute Leute, die geile Musik machen irgendwie. Auch aus Hamburg? Nee, aus Hannover und Umgebung. Du brauchst nicht wundern, warum ich jetzt gerade so gegrinst habe. Ich habe noch ein paar Screenshots gemacht von deinem Bild. Für die Webseite. Okay. Ja, deshalb. Ich gerade abgeraved bin. Ja, genau. Ja, Snark. Ich habe so das Gefühl, die haben das gleiche Keyboard wie du. Nee, gar nicht. Ich glaube, die haben da irgendwie voll was Kompetentes, während ich irgendwie ein ganz witziges Ding spiele. Ich spiele so ein Casio VL1, das ist der von Trio, von dem Da-Da-Da-Lied. Nee, irgendwie so. Das gibt's noch? Oder hast du es irgendwo aus dem Flohmarkt oder was? Das gehört Vince, unserem Bassisten von Brutale Gruppe 5000. Ja. Ja, nö, keine Ahnung, ich glaube, die werden nicht mehr gebaut irgendwie, aber das ist voll das lustige, dumme Ding. Das hat 5 Einstellungen irgendwie. Eins heißt Gitarre, klingt überhaupt nicht wie eine Gitarre. Eins heißt Piano, klingt ganz fürchterlich. Aber es hat Fantasy und Fantasy klingt super und Fantasy spiele ich immer. Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, Snark haben da irgendwas Kompetentes, irgendwie so ein Kork-Ding oder keine Ahnung, ich bin da auch kein Fachtyp. Ja. Bronco Libre hast du auch noch gewünscht. Ja, kannst gerne mal anmachen, das ist cooler, neuerer Hardcore-Punk, so ein bisschen so, ich nenne es immer französische Schule, so ein bisschen Youth Avoiders, Short Days mäßig so. Ja, und wo kommt die her? Ich glaube aus Leipzig, wenn ich mich nicht irre. King Scarecrow. Oh. Heißt das Lied. Ja. Das waren Bronco Libre und du hast wirklich recht, das klingt wirklich wie Youth Avoiders vom Gesang. Total, her. Ne? Ja. Ja, ich habe vor zwei Wochen hier in Köln drei Bands gesehen, die haben alle original geklungen wie Turbostadt. Ja, das ist schade, die sollten ein bisschen mehr wie Youth Avoiders klingen, ne? Ja, oder, ja, oder durchmischt halt, ne? Oder nach sich selbst. Wie sie selber oder so. Ja, ja, welche Band ich auch gut finde aus Hamburg, das sind ja die Robinson Krause. Da konnte ich mich bisher noch nicht so richtig reinsteigern irgendwie. Ja. Ich fand's immer okay irgendwie. Ja, die neuen Sachen sind halt ein bisschen schwierig, ne? Die machen ja so ein bisschen mehr auf Schlager. Ja, das war ja schon immer so ein bisschen Funpunk, ne? Ja. Das liegt ja eng beieinander. Ja, wahrscheinlich. So, was schreibt er denn hier, der Hoshi? Ach, er will wieder irgendwas mit YouTube. Ich glaube, der lebt total im Internet. Der will unsere deine Sendung dominieren, der ja, gute Mann. Ja, darf er ruhig machen. Okay. Ich kann es auch ignorieren. Wenn auf YouTube von Uga Uga Tape Songs Video hochgeladen werden, also wenn von Uga Uga Tapes Songs, also von deinem Label Songs bei YouTube hochgeladen werden, darf man sich dann die Tonspur mit einem YouTube Song Downloader runterladen? Na sichi, aber ich glaube, man kann das bestimmt auch irgendwo anders bei Bandcamp viel einfacher, ne? Kriegen, ja, genau. Bei Bandcamp auf deiner Seite. Ja, außerdem darf man das immer machen. Das ist eine Privatkopie und überhaupt. Außerdem, die Bands sind ja alle nicht mehr in der GEMA, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so aktuell. Nee, da hätte ich auch nie im Leben Bock drauf. Ja, nee, das. Also das ist ja wirklich, also Bands, die in der GEMA sind, das sind, glaube ich, alle so 90er-Jahre-Bands irgendwie. Und wer es heute noch macht, der hat irgendwie den Knall nicht gehört. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ist halt irgendwie voll dumm. Ja, aber es gibt halt noch Labels, also nicht keine Labels, sondern so Presswerke, die dann halt noch so eine GEMA-Befreiung wollen. Oh, das brauchen alle Presswerke. Das, ja. Ist, das ist eigentlich immer so, wenn du irgendwas auf den Tonträger rauf gespielt haben willst irgendwie so. Und ja, die müssen sich halt absichern, dass es nicht 1:1 geklaut ist von Marianne Rosenberg oder so, ne? Ja. Das ist ja klar. Deshalb brauchen das ist auch echt halt ziemlich krass irgendwie. Das ist eigentlich so, wenn du irgendwo spielst irgendwie, dann ist ja auch immer, nicht immer, aber ganz viele nette kleine Läden sind ja irgendwie auch schon erfasst von der GEMA, sodass die irgendwie so ein Zettel brauchen irgendwie, wo drauf steht, dass kein Werk, das gespielt wird, GEMA geschützt ist. Ja, genau. Und, ansonsten müssen die Veranstalter da irgendwie voll viel Kohle abdrücken. Irgendwie. Ja, die müssen eh Kohle abdrücken, also egal, was du da drauf schreibst. Also ob du jetzt in der GEMA bist oder nicht, du musst grundsätzlich immer Kohle bezahlen. Das ist bei einem kleinen Laden so, Beruf, ist es so ungefähr so 80 Euro am Abend. Wenn es billig ist. Nee, ich glaube, wenn du irgendwie GEMA-freie Songs komplett hast, dann nicht irgendwie, oder? Nee, du musst auch, wenn du, man geht ja davon aus, also die GEMA geht davon aus, dass halt in dem Laden dann halt auch Musik einfach so aus der Konserve läuft. Und die GEMA-Vermutung beruft sich ja darauf hin, dass alles grundsätzlich in der GEMA ist. Ja, also, das ist ja auch voll der Unfug. Aber ich meine, eine Beweispflicht, dass es nicht in der GEMA ist, ist halt irgendwie letztes Jahrhundert. Na? Und keiner macht halt was dagegen. Ja, schon scheiße, keine Ahnung. Ja, ja, Schmutzstaffel habe ich auch letztens in Köln gesehen. Eine wirklich grandiose Band. Sehe ich genauso. Und der Sänger ist ja wirklich also eine Koryphäe. Und ein Entertainer ohne Ende, ne? Ja, die sind auf jeden Fall sehr geil. Ich habe die leider erst einmal gesehen, aber da fand ich die auch richtig, richtig gut. Wahrscheinlich auch in Köln, als ihr mit denen gespielt habt, oder? Nee, wir haben nicht in Köln mit denen gespielt. Nee, war nicht Schmutzstaffel dabei. Meinst du, als du auch da warst? Ja, irgendwie genau, eins? Ja. Nee, da war ein Praxis-Dr. Schipke dabei. Okay, ich weiß nicht mehr so viel von dem Abend. Ist auch schon lange her. Ist aber auch egal, also Schmutzstaffel, geht steil. Also der Typ ist ja, der trinkt ja keinen Alkohol, ne? Aber geht ab wie's Messer, ne? Also das finde ich immer bewundernswert, so Leute. Und der hat ja auch dann irgendwie nach dem Konzert saß er draußen und hat dann die ganze Zeit halt so Freestyle-mäßig da vor sich hingerappt. Und es war Wahnsinn, da zuzuhören. Ja, Schmutzstaffel mit dem Lied, sprichst du es aus? Ich weiß es nicht, wie es heißt. Gerber Riots. Genau, das ist so wegen den Gerber-Aufständen, die einst, das waren so Gerber, die hatten Aufstände gemacht früher so. Das waren die Gerber? Ich habe gedacht, das wären irgendwie die Stoffe gemacht haben. Die Weber, ne? Die Weber-Aufstand. Ich glaube, die Weber waren später. Ich glaube, die Gerber-Aufstände gab es irgendwie so im, weiß ich nicht, ob das jetzt schon Aufklärung war oder ob das Spätmittelalter war, aber irgendwie so. Das waren auch so ein paar, keine Ahnung, arbeitende Leute, die dann irgendwie das Scheiße fanden, dass sie ausgebeutet werden oder so. Und, so wie heute die Erzieherinnen in Kitas, ne? Ja, genau. Ja, ja, Schmutzstaffel. Ja, das war ein Schmutzstaffel. Hervorragend. Super geil. Also wirklich ein Fest. Wenn die mal bei euch in der Nähe spielen oder weiter weg, fahrt hin. Guckt euch diese Band an. Und auch Loser Youth. Der Tommy ist jetzt gerade hier. Und und erzähl mal was von der Band. Was gibt's denn so Neues? Was habt ihr sonst so vor? Boah, wir haben tatsächlich schon wieder, wir haben, keine Ahnung, wir haben, im Moment gibt es ja von uns im Internet und auf der Welt auf Tonträgern irgendwie so 9 Songs und ein Live-Tape mit irgendwie 12 Songs. Ja. Wir spielen live immer um die 30, also wir sind einfach echt langsam mit dem Aufnehmen irgendwie so. Und ja, keine Ahnung. Neue Platte bald und dann wollen wir hoffentlich irgendwie danach eine nächste Platte machen irgendwie. Also jetzt erstmal das Punks Picknick angesagt in Neubrandenburg. Auf jeden Fall, das Punks Picknick in Neubrandenburg. Wobei ich glaube, wir müssen gar nicht so krass dafür werben, weil das ist, glaube ich, komplett nur mit Vorverkauf und die 500 Tickets sind, glaube ich, alle schon weg. Ach so. Man kann quasi jetzt nur noch die Leute, die sich eh schon eine Karte für Geld gekauft haben, mobilisieren, da auch wirklich hinzukommen. Ja. Nee, also das habe ich jetzt nicht gewusst, aber auf jeden Fall ist es ist halt am Arsch der Welt von hier aus gesehen. Aber es ist von Berlin aus, glaube ich, gar nicht so weit, glaube so 100 Kilometer oder sowas im Norden. Und wenn man in Neubrandenburg wohnt, ist es quasi direkt vor der Haustür. Ja, genau. Eigentlich praktisch für alle Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger. Auf jeden. Ja. Sollen wir wieder Musik spielen? Wir spielen heute ein bisschen mehr Musik. Was willst du? Sonst kannst du das Notgemeinschaft Peter Pan-Lied, was ich dir vorhin geschickt habe, spielen. Die Zigarettenautomatin, das ist vom neuen Album und das ist auch ein super cooles Lied. Mit voll der Message und sowas, ne? Ich hab das gar nicht mal so krass, glaube ich, voll so. Ja, doch. Voll der Emo-Song so. Ja, ja. Wo man merkt, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Ja, das schon. Ja. Was ist denn los? Ach, da dreht sich wieder der Zeiger. Du hast alles, aber auch alles richtig gemacht. Nun beruhige dich und setz dich wieder hin. Auf deinen Lieblingsplatz hier im Heim, am kleinen Zimmerfenster, versuch mir nochmal zu erklären, wo ich die Zigarettenautomatin find. Ich gebe zu, dass ich es dann und wann noch schon mal allein gewesen bin. Gerne stell ich ganz von vorn und neu zu erklären. Stück für Stück die Würde, denn auf Konfetti im Kopf ist einfach kein Verlass. Immerhin fällt man nicht mehr tief, wenn man schon ganz unten ist. Und jetzt liegst du wieder mal vor deinem Bett, völlig hilflos, kreideblass. Das heißt, was am Ende bleibt, das mein sogenanntes Leben. Lass kein Gott sein, doch mehr nach diesem Satz. Denn der Glaube daran hängt viel zu lang. Dünnen Fäden, doch leider ist ein allerletzter Knoten auch nicht mehr geplatzt. Es war ein letzter heller Moment, an dem du dein Leben selbst beendetest. Und es nützt dir jetzt zwar nichts, doch ich denke gerade an dich. Soll ich nun weinen oder lachen? Werd die Fäuste ballen und weitermachen. Soll ich nun weinen oder lachen? Die Fäuste ballen und weitermachen. Soll ich nun weinen oder lachen? Denn die Fäuste ballen und Gemeinschaft Peter Pan, haben eine neue Platte rausgebracht. Dirigenten, Dompteure, Diktatoren. Eine wirklich gute Platte und die könnt ihr auch bei Bandcamp, könnt ihr euch die mal anhören und auch runterladen, aber wenn ihr irgendwie in die wunderbare Welt des Vinyls einsteigen wollt, dann kauft euch die Platte. Oder das Tapes. Oder das Tape, ja, genau. Ja, gibt ja Leute, die kriegen sowas vererbt, so eine komplette Kompaktanlage mit allem drum und dran, mit Plattenspieler und mit Tape-Deck. Und die können dann so mit so einer Platte anfangen zu sammeln. hervorragend. Oder mit so einem Tape. Ja, aber ich sehe bei dir im Hintergrund, du hast ja auch eine kleine Sammlung da hinten dran, ne? Was sind das? Sind das Tapes oder sind das CDs? Hier im Hintergrund, so auf meiner Webcam, siehst du CDs, aber da drüber sind auch noch Tapes. Ja. Und um die Ecke sind auch noch Platten irgendwie. Also ich finde das eigentlich alles ganz geil. Ich finde irgendwie Tapes, Platten, CDs und auch irgendwie Downloads geil, sofern es jetzt nicht irgendwie solche iTunes, Amazon, 1 Euro pro Song Downloads sind irgendwie, das finde ich irgendwie scheiße, aber... Ja, kostet halt Geld, ne? Also wenn man Millionär ist, dann wäre es doch scheißegal. Dann zahlt man es ja gern. Ja, aber ich glaube, in der Regel sind auch die Leute, die irgendwie 1 Euro für einen Song im Internet haben wollen, irgendwie nicht die Leute, die 1 Euro für einen Song verdient hätten, so, sondern irgendwie die coolen DIY-Bands sind dann ja eher so mit Gratis-Download oder auf Bandcamp gegen Spende oder so und... Ja. Ja, und ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, also müssen wir mal so eine, müssen wir halt mal irgendwie bei Bandcamp mal nachfragen, wie viele Leute eigentlich dann, wenn da steht, pay what you want, ne, ob dann, wie viele Leute dann 0 Euro eintragen und wie viele Leute dann halt irgendwie 5 Euro eintragen. Also ich kann das aus meiner Perspektive sagen, wie bei meinen Uga-Uga-Tapes-Downloads irgendwie hat noch nie jemand was gegeben, aber das ist auch okay, das ist ja nur dafür da, irgendwie das. Aber es war auch nicht einfach nur so ein Free-Download, sondern dann ist dann auch pay what you want, oder was? Ja, schon, schon. Ja. Und bei Loser Youth und bei Skankshot damals haben schon immer mal wieder Leute irgendwie auch ein bisschen Kohle reingeschmissen irgendwie so, weil ich glaube, ja, die wussten dann, dass es an die Band geht irgendwie und wollten ja, dann viel, ein bisschen reinschmeißen. Wie viel Prozent behält Bandcamp davon? 10. 10, also kriegst du 90 Cent, wenn du 1 Euro willst. Ja. Ja. Ja, dafür bieten sie ja die Plattform an und ich finde es halt ziemlich gut, weil da kannst du runterladen, wie du Bock hast, also irgendwie ob MP3 oder AAC oder sonst irgendwas. Ja, das finde ich auch geil. Ja, nämlich da gibt es ja auch noch die andere Plattform, wie heißt die nochmal, Soundcloud, und da kriegst du halt den wirren Scheiß, denn irgendwelche Musiker, die halt irgendwie vom Computer keine Ahnung haben, die da hochladen, kriegst du halt dann runter und dann kriegst du halt irgendwelche WAV-Dateien und so einen Müll. Ja, ohne, Soundcloud nervt auch echt ein bisschen. Die halt irgendwie nicht richtig beschriftet sind, dann hast du dann ohne Titel 1 WAV, hast du dann auf dem Schreibtisch. Ja, genau. Und halt am besten noch. Was war denn das jetzt hier, ne? Und es ist dann 16 MB groß, ne? Denkst du, was ist das jetzt? Dann schnell zum Mülleimer und weg damit. Ja, und am besten dann noch irgendwie einen Song zur Zeit, irgendwie, weil da kannst du ja, glaube ich, auch gar keine ganzen Alben runterladen, irgendwie, nee, oder? Nee. Genau. Ja, das ist schon doof. Soundcloud überarbeitet dies. Sicherlich hört ihr immer Pogo Radio und ja. Album Downloads. Genau. Und cool und richtig und am besten lieber Bandcamp. Du hast auch das, die Band Pisse gewünscht. Ja, die ist auch und, voll gut, finde ich. Die habe ich mir zufällig vor 2 Wochen habe ich mir die Sachen von Bandcamp auch runtergezogen. Aber fällt mir jetzt gar nicht ein, wie ich die einordnen soll. Ja, kannst du einfach mal anmachen. Irgendwie. Also ich habe die auch noch nie live gesehen. Ich habe mir auch das nur angehört. Ach so. Irgendwie, aber du weißt jetzt auch gar nicht, wo die herkommen oder so? Ich habe die... Nee, ich glaube, die kommen irgendwie aus dem Osten, weil die bedienen irgendwie teilweise so einen Ex-DDR-Kitsch irgendwie, dass sie irgendwie zwischendurch irgendwie so eine Backup-Sängerin am Sechseln haben irgendwie und irgendwie ein bisschen was in die Richtung machen, so, aber nee, keine Ahnung, wo die herkommen. Ja, die Band Pisse mit dem Lied 3D-Brille. Praktikum in der Karibik. Achtung. Yeah! Das waren Pisse. Das waren sie. Ja, hier bei Pogo Radio im Bermuda-Funk und live bei punkrockersradio.de. Der Tommy ist auf der anderen Leitung und von Sonic Youth wollte ich gerade sagen, von Loser Youth. Ja, genau, ja. Loser Youth, ganz wichtig, nur mit einem O. Ja, das ist kein häufiger Fehler, aber das ist ein Fehler, der manchmal passieren kann. Mhm. Wie viele Plakate gibt es oder wie viele Flyers gibt es, wo es falsch geschrieben ist? Ich glaube, auf Anhieb fällt mir nur eins ein. Das ist vom, vom Bauwagenplatz Rondenbach in Hamburg. Aber ansonsten... Mir ist aber in der letzten oder vorletzten Sendung erzählt worden, dass es Wort mit zwei O gibt es auch, ne? Was? Ja, es gibt auch Loser mit zwei, oder Lose mit zwei O gibt's auch. Das sind noch härtere Loser, oder was? Naja, das ist ein Doppel-Loser. Okay. Doppel-O-Loser. Double-O-Seven-Loser. Ja. Ja. Nee, weil Loser heißt ja Verlierer und Lose heißt, also mit zwei O heißt dann... Ach so, Loser quasi so, lose, ja. Lose heißt irgendwie gelöst. Ja, genau, lose oder so. Ja, ja. Lose, ja, genau. Stimmt, die losere Jugend. Ja, passt ja auch. Ne? Ich habe ja auch jahrelang als Kind gedacht, dass Exploited heißt die Explodierten. Ja, ja. Dabei heißt ja die Ausgebeuteten. Verdammt. Ja. Die Armen werden die ganze Zeit ausgebeutet. Ja, anstatt explodieren. Also was, wie heißt das, wenn sie wirklich die Explodierten heißen? Dann Exploded. Heißt Exploded, ja. Die haben wahrscheinlich auch eine einige auf einigen Plakaten stand es dann falsch. Irgendwann sein. Mal. Ja. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das war hier Pogo Radio beim Mutterfunk. Ich bedanke mich bei dir, Tommy. Ja, danke dir. Mal gucken, die Sonne ist immer noch nicht untergegangen hier. Nee, hier in Hamburg auch stabil. Ja, und wir spielen jetzt noch was, was Schönes zum, zum Abschied. Was machen wir? Oh, keine Ahnung, ich habe jetzt auch keinen Überblick mehr, was ich dir noch so geschickt habe. Atterkop, was ist denn das? Das ist so Scarcore mit ein bisschen Dub. Und Halbstark, was ist das für eine Band? Halbstark ist geil, mach das mal an. Ja? Ja, das ist Deutschpunk, aber voll gut. Was heißt aber voll gut? Also ja, nix aber, das ist Deutschpunk und daher voll gut. Und daher voll gut, ja. Von ihrem Scherben-Demo Punk-Diktator. Allerdings dauert es nur eine Minute, wie es gehört für einen richtigen Hit. Deshalb spielen wir danach noch ein Lied von The Infidels. Oder? Ja, auch aus. Das ist auch in Richtung Ska und so weiter allerdings. Tschüss.